Ja, sowas ist live. Die Plattenetikette sehen heute so ähnlich aus und man muss für das A und B sich wirklich, also die Brille dreimal putzen, bis man das richtig erkennt, bis die Technik die andere Seite umgedreht hat. Erzähle ich, dass das Stück, was wir gleich hören wollen, von der Band Union Carbide Productions kommt. Die kommen aus Schweden und haben auch ein Stück über Glocken gemacht und das heißt Ring My Bell. Komisch, dass die Schweden von einem weißen Fahrrad sangen, wo es doch eigentlich um Ring My Bell gehen sollte. Und das Rätsellösung ist ganz einfach. Der CD-Player ist heute Abend etwas vorwitzig. Er hat nämlich schon das Stück von der englischen Band Tomorrow gespielt, My White Bicycle eben. Und das war von 1967. Es war eine Art Hommage an die sogenannten Provos. Einige werden sich vielleicht noch an die holländischen Anarchisten erinnern, zu deren politischem Programm es auch gehörte, weiße Fahrräder der Öffentlichkeit umsonst zur Verfügung zu stellen. Wir versuchen es aber trotzdem nochmal, die Schweden-Jungs zu hören. Vielleicht klappt es jetzt. Ring My Bell, Union Carbide Productions. This is a very special song for a very special girl. Special girl. We'll be right back. Alle haben was zu verbergen, außer mir und meinem Affen. Everybody's got something to hide, except for me and my monkey. Ein Titel vom weißen Doppelalbum der Beatles aus dem Jahre 1968. Wer die frenetisch klingelnde Handglocke gespielt hat, ließ sich leider nicht einmal aus Mark Lewisons akribischen Session-Tagebüchern der Beatles entnehmen. Einiges, was mit Glocken zu tun hat, wirkt auf mich fast wie eine geheimnisvolle Wissenschaft für sich. Das Gießen von Glocken zum Beispiel, mit all den komplizierten Berechnungen, die angestellt werden müssen, wenn man eine Glocke auf eine deutlich wahrnehmbare Tonhöhe stimmen will. Der Klang einer Glocke setzt sich dabei aus verschiedenen Teilfrequenzen zusammen. Der Ton, der unmittelbar beim Anschlagen dominiert, wird als Schlagton bezeichnet. Mysteriöserweise lässt sich dieser Schlagton bis heute nicht physikalisch messen. Völlig rätselhaft wird einem mathematisch unbegabten Menschen wie mir wohl die englische Sitte des Change Ringing bleiben. Entwickelt wurde sie im 17. Jahrhundert an Turmglocken. Es geht darum, die Glocken jedes Mal in einer anderen Reihenfolge erklingen zu lassen. Jede Glocke verfolgt dabei in den aufeinanderfolgenden Anschlagsrunden zunächst einen regelmäßigen Weg. Mal erklingt sie als erste, dann bei der nächsten Runde als zweite. Währenddem ist dann eine andere Glocke an die erste Stelle gerückt, bis sie bei der nächsten Runde wieder von einer anderen abgelöst wird. Bei 3 verschiedenen Glocken ergeben sich 6 verschiedene Reihenfolgen oder Changes, bei 5 Glocken immerhin schon 120 und so weiter. Damit das Ganze nicht zu schematisch wird, ließ man sich natürlich Variationen einfallen. Und die Zahlentabellen, die als Vorlage dienen, sehen wirklich ziemlich kompliziert aus. Noch komplizierter wird das Change Ringing, wenn es mit Handglocken geschieht. Statt einer Glocke hat jeder Spieler nämlich nun 2 Glocken zu bedienen. Das folgende Stück wird mit 11 Handglocken gespielt. Die Zwischenrufe sind Regieanweisungen für Beginn oder Ende von Wechseln und für Variationen und so weiter. Komplexität und Mathematik hin oder her, heraus kommt bei diesem Change Ringing eine wunderbare Form von Minimal Music und das bei einer Tradition, die im 17. Jahrhundert begann. Thank you. Das war eine Aufnahme der Stedman Sang, einer der unzähligen Variationen des Chain Ringing. Dorothy L. Sayers, die bekannte Krimi-Autorin, hat sogar einmal diese typisch englische Sitte in das Zentrum eines ihrer Romane gestellt. Er heißt Der Glockenschlag und in ihm spielen die Glocken und die speziell englische Art, sie zu läuten, eine große Rolle bei der Aufklärung des Kriminalfalles. Die nächste Musik wird auf 9 verschiedenen Alarmglocken gemacht, die ansonsten ja eher Einbrecher fortjagen sollen. Wie bei der Tradition des Change Ringing ist bei Tom Jonesons Stück 9 Bells eine Menge Zahlenlogik im Spiel. 9 Alarmglocken hängen an einem Faden von der Decke, angeordnet in einem Quadrat aus 3 Reihen a 3 Glocken. Jede Glocke ist knapp 2 Meter von der nächsten entfernt. Johnson geht nun in vorher festgelegten geometrischen Mustern zwischen den Glocken hindurch und schlägt sie nach bestimmten logischen Gesetzmäßigkeiten an, etwa Glocke 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 1 und so weiter. Hier ist der erste Satz dieses Stückes. First bell. Das war der erste von 9 Sätzen des Stückes Nine Bells von dem New Yorker Komponisten Tom Johnson. Alles in allem dauert die Aufführung circa eine Stunde, in deren Verlauf der ausführende Musiker circa 3 Meilen zurücklegt. Wie man hört, werden Glocken also durchaus nicht nur zu religiösen Anlässen gebraucht. Im Altertum rief man etwa seine Mitbewohner durch Glockenklang zum Essen. Die Ankunft frischer Fische wurde auf dem Markt durch Glocken angekündigt. Und im Mittelalter gab es zum Beispiel eine sogenannte Bierglocke zur Öffnung der Schenken. In dieser Sendung hatten wir bisher schon Alarmglocken, Kirchenglocken, Fahrradklingeln. Jetzt geht's um die Doorbell, die Türklingel. Larry Dale erzählt von einer Riesenfete bei sich. Es wird natürlich mächtig laut. Der Vermieter kommt auch noch, um sich zu beschweren. Aber das Angebot, doch einfach mitzumachen, nimmt er dann doch wahr und fragt auch gleich, was es denn zu trinken gäbe. Schließlich kommt auch die Polizei vorbei, so um 3 Uhr morgens. Aber der Wohnungsinhaber schnappt sich erstmal eine Frau und versucht, mit ihr übers Dach zu türmen. Zwischendurch versichert Larry Dale immer wieder, I'm letting my doorbell ring. Judge, I told all the people that was living under us that I was having a party in my house and making a whole lot of fuss. I said, ain't no use to you a coming upstairs and knocking. Cause everybody'll be having a ball and the whole house will be rocking. I'm letting my doorbell ring. Yes, I'm letting my doorbell ring. Well now, I say everybody better come on in the room and let's have some fun. Cause I'm letting my doorbell ring. The landlord knocked on my door. He says, you're making too much noise. I says, come on in the room, Mr. Landlord, and have some fun with the boys. The old man looked around. He says, give me time to think. He ducked in the kitchen. He says, what you got to drink? I'm letting my doorbell ring. Yeah, you better know I'm letting my doorbell ring. Well, now, y'all better come on in the room, and let's have some fun. I'm letting my doorbell ring. Began to clown, and I heard the police say, boys, let's break the door down. Now I grabbed me one of them tall chicks, cause I knew I had goofed. I jumped out the window and I headed for the roof. I'm letting my doorbell ring. Yes, I'm letting my doorbell ring. Well now, I done had my fun. Now I'm on the run, Judge, but I'm letting my doorbell ring. Yes, I'm letting my doorbell ring. The Doorbell Ring war das zunächst von Larry Dale, einem New Yorker Session-Gitarristen. Die Aufnahme stammt aus dem Jahre 1960. 30 Jahre später entstand das darauf folgende Stück Percussion-Musik. Grateful Dead-Drummer und Schlaginstrumentenforscher Mickey Hart spielte hier zusammen mit dem Tabla-Virtuosen Zakir Hussain und mit den beiden nigerianischen Musikern Babatunde Olatunji und Sikiru Adepoju. Fast Sailing hieß das Stück. Obwohl zunächst eher die Fellinstrumente im Vordergrund standen, wuchsen gegen Ende die metallenen Klänge immer mehr aus dem Rhythmusdickicht hervor. Mehrere Kuhglocken und eine Agogo, eine Doppelglocke. Mickey Hart war mit seinem Planet Drum Projekt gerade in Amerika auf Tournee und im Frühjahr soll diese Percussion-Gruppe auch nach Europa kommen. Doch Mickey Hart hat nicht erst jetzt Aktivitäten jenseits von Grateful Dead entfaltet. 1982 machte er zum Beispiel Aufnahmen mit Henry Wolff und Nancy Hennings. Und die hatten schon 1972 eine erste Platte mit Musik auf tibetanischen Glocken und anderen tibetanischen und zentralasiatischen Instrumenten veröffentlicht. Tibetan Bells hieß sie. Sie wurde fast so etwas wie eine Kultplatte und Henry Wolff und Nancy Hennings machten auch weiter in dieser Richtung. Da mir zwei gute Freunde ihr Weihnachtsgeschenk schon vor Weihnachten zugedacht haben, kann ich solche Tibetan Bells in dieser Sendung einmal solo demonstrieren. Es sind in etwa zwei umgekehrte silberne Teller mit einer Art Kuppel. Sie haben jeweils einen Durchmesser von etwa 7 oder 8 Zentimetern. Beide hängen an einem Lederbändchen und wenn man sie sacht zusammenstoßen lässt, hört sich das so an. Jetzt kruschelt das Papier. Und je nachdem, wie man die Glocken nach dem Anschlagen bewegt, kann man die verschiedensten Frequenzschwebungen erzeugen. So I could see just what I had to do to get this feeling in my heart to you, to rise and rise into the crystal spheres and bring the music to the people's ears. From the holy electricity, the hurdy-gurdy turns around and round. It tunes our auras to the astral self that melts into the universal home and leads us back into our long-lost home within the world vibration. We're searching for that happy harmony to melt the barriers in you and me, to sing of our eternal destiny upon this spinning planet here and now, to open our eyes and dry our tears and smile and say, it's real. The answer was there all the time in Nach einem Ausschnitt aus Henry Wolfs und Nancy Hennings CD The Bells of Shan Chung ging es weiter mit Tibetan Bells, die diesmal von dem Trompeter Don Cherry gespielt wurden. Das Stück, das er mit seinen Glocken einleitete, hieß Hurdy Gurdy Glissando und findet sich auf der zweiten Soloplatte des ehemaligen Gong-Gitarristen Steve Hillage. Die letzten anderthalb Minuten etwa waren dann schließlich wirklich authentisch. Es war der Anfang eines Gebets tibetanischer Mönche und die Glocken, die hier zu hören waren, durften ganz andere gewesen sein, nämlich wild geläutete Handglocken. Ganz deutlich waren aber auch die rasselnden Beckenschläge und die über 3 Meter langen Metallblasinstrumente zu hören, die wie tiefe Posaunen oder Tuben klangen. Die Aufnahmen entstanden in Indien, im Dipze Chokling-Kloster zu Dharamsala. In einer großstädtischen Umgebung, in einem ganz anderen Kulturkreis, macht John Zorn Musik. Und das hört man, obwohl es hier zunächst ein wenig bimmelt und klingelt. Yeah! Naked City featuring John Zorn mit einer der ca. 40 super kurzen Nummern der LP Torture Garden. Danach konnte man noch Leslie West, dem schwergewichtigen Gitarristen von Mountain, ein wenig beim Lärmschlagen zuhören. Leslie West spielte dieses Gitarrensolo am 30. August 1973 in Osaka. Nicht gerade zur Weihnachtszeit also, aber das abschließende Zitat von Jingle Bells kam bei den Zuhörern trotzdem sehr gut an. Da wir aber inzwischen tatsächlich fast Weihnachten haben, möchte ich zum Ende dieser Soundcheck-Ausgabe über Glocken noch eine kleine Kostbarkeit vorspielen. Die beiden Musiker Christoph und Tobias Becker taten sich in der ersten Hälfte der 80er Jahre zu einem besonderen Projekt zusammen. Sie nannten sich Merry Christmas, Maria Weihnacht, und nahmen eine Kassette mit Coverversionen beliebter Weihnachtslieder auf. Mit den Variationen über Klingglöckchen, Klingelingeling möchte ich mich an dieser Stelle schon verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit Knecht Ruprechts Schlittenfahrt. Ist so kalt, so kalt.